Aufgabe 1. Sie fangen in Augsburg mit dem Studium an und möchten gern in einem Zimmer im Studentenwohnheim wohnen. Das Studentenwerk vermittelt diese Zimmer, deshalb rufen Sie dort an. Stellen Sie sich vor. Sagen Sie, warum Sie anrufen. Fragen Sie nach Einzelheiten zum Wohnungsangebot des Studentenwerks. Studentenwerk Augsburg, Müller,